Die Zweite Mafia-Republik. Cosa Nostra, das Haupt der Medusa. Seit der Festnahme Totorinas im Jahr 1993 haben Siziliens Anti-Mafia-Richter, Polizisten, Carabinieri und Beamte der Guardia di Finanza, Zoll- und Steuerpolizei, eine Reihe von Siegen über die Cosa Nostra errungen, die in der Geschichte beispiellos sind. Jeder Mafioso akzeptiert einen gewissen Zeitraum hinter Gittern als Berufsrisiko. Und doch tut er alles, was in seiner Macht steht, um einer Verurteilung zu entgehen. Zeugen werden eingeschüchtert oder die richtigen Strippen gezogen, damit Richter zu seinen Gunsten entscheiden. Sollte er dennoch das Pech haben, für schuldig befunden zu werden, bleibt einem Mafioso immer noch die Möglichkeit der Flucht. Die meisten tauchen einfach unter. Und zwar in ihrem eigenen Revier, legen sich eine falsche Identität zu und führen ihre kriminellen Geschäfte weiter wie zuvor. In den frühen 1990er Jahren gab es auf Sizilien Hunderte dieser Flüchtigen. Unter ihnen waren die Bosse, die für die schlimmsten Vergehen der Cosa Nostra verantwortlich waren. Einer der vielen maßgeblichen Flüchtigen, die es aufzuspüren galt, war Leo Luca Bagarella, Totorinas Schwager. Bagarella war der erste Boss, der das gewaltige Führungsvakuum füllte, das der diktatorische Riina bei seiner Festnahme hinterließ. Er wurde am 24. Juni 1995 verhaftet. Weitere flüchtige Mitglieder der Palermer Kommission gerieten ins Schleppnetz der Fahnder. Am 20. Mai 1996 war Falcones Mörder an der Reihe. Giovanni Brusca, Uveru, das Schwein. Die Festnahme von Bossen wie Bagarella und Brusca setzte der gefährlichsten Phase in der Geschichte der sizilianischen Mafia ein Ende. Wie die gesamte Führung der Cosa Nostra hatten diese Männer Totorinas Strategie der Kriegsführung gegen den Staat gebilligt. Sie hatten auch zu einer kleineren Gruppe von Bossen gehört, die Massakerbefürworter der Cosa Nostra, die diesen Krieg nach Riinas Festnahme 1993 fortsetzen wollten. Doch als die Polizeirazzien weitergingen, verloren die Befürworter der Massaker die Kontrolle über die Organisation und die Cosa Nostra stürzte in eine tiefe Führungskrise. Als Reaktion auf diese Krise wurde eine neue Strategie des Untertauchens umgesetzt. Der Boss, der für den Richtungswechsel verantwortlich war, hieß Bernardo Provenzano. Sobald er das Sagen hatte, gab er Riinas Strategie der Massaker auf. Seine Strategie des Untertauchens, auf wattierten Sohlen gehen, wie er es nannte, sollte die Cosa Nostra aus den Schlagzeilen halten. Erwartungsgemäß sank die Anzahl der Morde dramatisch. Der Traktor setzte den Grausamkeiten gegen Kronzeugen und deren Familien ein Ende. Stattdessen unterstützte die Cosa Nostra vermehrt inhaftierte Mafiosi und ihre Familien in der Hoffnung, Pentiti dazu zu bringen, ihre Aussagen zurückzuziehen. Die Flut der Überläufer, deren Anzahl 1996 mit 424 einen Höhepunkt erreichte, versickerte zum Getröpfel. Unterdessen wurde die Verfolgung flüchtiger Mafiosi fortgesetzt. Doch es sollte noch bis 2006 dauern, ehe das logistische System des Traktors offengelegt und Provenzano selbst aufgespürt werden konnte. Die Mafiajäger ließen auch nach der Festnahme von Riinas Nachfolger nicht locker. Bereits zwei Monate später verhafteten sie weitere 45 Mafiosi. Der Schaden, den die Mafia in den letzten 10 Jahren hinnehmen musste, hat Raum geschaffen für Initiativen aus der Bevölkerung gegen das System der Schutzgelderpressung. Sie zielen darauf ab, die Macht der Mafia an der Basis anzugreifen, und ihr Potenzial ist wahrlich revolutionär. Libero Grassi leitete eine Fabrik in Palermo, die Schlafanzüge herstellte. Als er 1990 einen neuen Standort bezog, im Schatten des Monte Pellegrino, erreichten ihn plötzlich Geldforderungen. Es handele sich um einen Beitrag für die Jungs im Ucciardone. Grassi ging zur Polizei und 3 der Männer, die seine Fabrik aufgesucht hatten, um Geld einzutreiben, wurden verhaftet. Die Forderungen wurden bedrohlicher. Grassi reagierte mit einem offenen Leserbrief, der mit den Worten begann: »Lieber Erpresser, ich wollte dem unbekannten Erpresser mitteilen, dass er sich die telefonischen Drohungen sparen kann und auch die Kosten für Zünder, Bomben und Projektile, weil wir nicht bereit sind, einen Beitrag zu leisten und uns in den Schutz der Polizei begeben haben. Grassis Anliegen fand beschämend wenig Rückhalt. Die Unternehmer in der Nachbarschaft ließen ihn wissen, dass er seine schmutzige Wäsche gefälligst daheim waschen solle, wie alle anderen. Ein einziger Geschäftsmann bekundete ihm in einem Brief seine Solidarität. Im April 1991 jedoch erhielt Grassi die Gelegenheit, seine Kampagne im Fernsehen zu führen und in einer beliebten politischen Talkshow vor einem Millionenpublikum das System der Schutzgelderpressung und die Omerta, die es umgab, zu erklären. Damit wurde er zum bedrohlichen Symbol der Anti-Mafia-Bewegung und zeugte von der Schwäche des Bosses, auf dessen Territorium seine Fabrik stand. Am 29. August 1991 trafen Libero Grassi, als er sein Haus verließ, um zur Arbeit zu fahren, 5 Schüsse ins Gesicht. Nach seiner grausamen Ermordung fassten viele den Entschluss, dass Personen, die sich gegen die Erpresser wehrten, auf keinen Fall im Stich gelassen werden dürften. Der italienische Verband der Gewerbetreibenden, Confesercenti, gründete noch im selben Jahr in Palermo eine Selbsthilfegruppe gegen Schutzgelderpressung namens SOS Impresa. 1997 urteilte der oberste Gerichtshof, es sei illegal, Schutzgeld zu bezahlen. Jeder Bürger sei verpflichtet, Schutzgelderpresser bei den Behörden anzuzeigen. Niemand könne sich darauf berufen, dass er gezwungen werde zu zahlen. 2004 wurde das Erbe Libero Grassis und anderer Pioniere der Anti-Erpressungsbewegung von einer Gruppe junger Palermitaner aufgegriffen, die eine Organisation namens Addio Pizzo, Schutzgeld AD, gründeten. Ihre Idee war frisch und wunderbar einfach. Unternehmer, Laden- und Restaurantbesitzer sowie Hoteliers unterzeichneten eine öffentliche Selbstverpflichtung, Unternehmen zu fördern, die nicht zahlten. Ziel war ein Bündnis zur gegenseitigen Stärkung zwischen sauberen Unternehmen und ehrlichen Konsumenten. Andere folgten dem Beispiel von Addio Pizzo. Sizilien ist nach wie vor der Ort, wo der Kampf gegen die Mafia am meisten fortgeschritten ist. Und die gesunkene Zahl der Tötungsdelikte ist ein klares Indiz für diese Tatsache. 2009 gab es auf der Insel 19 Morde im Umfeld der Mafia, 2010 noch 8, und 2011 nur noch 3. Ein historischer Tiefstand.